nur Plastik. Pokal, wenn ich das guck, ist mir alles fick egal. Schlecht kopiert, schlechte Quali, schlecht produziert, schlechte Story, schlechte Beats und schlechte Witze. Ich stinke, wenn ich schwitze.